Ihr habt alles schon gesagt, aber wer hat den Dreck gefressen? 187, das ist mehr als nur Texte rappen. Auch Gesetze brechen, für Schnapp. Seit der letzten Session im Knast. Pussys ballern in ein Tat. Guck, die Jungs verstehen keinen Spaß. Doch wenn sie der Richter fragen, sind sie in Tränen. Hacken sich die Fresse voll, machen einer wahnsinnig. Komm und verrate mich, Fotze, deine Nase bricht. Eure Gangster aus dem ganz harten Viertel sind handsame Bürschchen, so ganz arme Würstchen. Komm und erzähl mir noch paar andere Witze. Tu bitte nicht so, als ob man Angst haben müsste. So viele Storys, alle reden, doch verspricht die Wahrheit. Wer von euch saß in ISO, weil er nichts gesagt hat? Sie sind stolz, doch geben alles zu Erfolg her. Mit so viel Rückgrat wie ein Haribo Goldbär. Was all diese Spinner sagen, halten nicht ein, was sie immer sagen. Pumpen sich breit, doch wollen sich nicht schlagen. Alles Blender! Mann, was soll ich noch sagen? Schämst dich wie benehm, kannst ihre Hackfressen nicht mehr sehen. Ey, willst du Jungs, die sie nicht verbiegen? Dann komm zu 187, komm zu 187! Sie hintergehen ihre Jungs, weil der Fame ist es wert. Und fahren Papis Auto mit Felgen ab Werk. Diese Missgeburten schmücken sich mit fetten Federn. Auf der Jagd nach den Likes brauchen ständig WLAN. Rapper machen Beef, aber da passiert nix. Vielleicht ein Klingelstreich, am Ende läuft es immer gleich. Schreiben auf Twitter, beleidigen Mütter. Halten sich wie King Kong, peinliche Pisser. Schwören auf alles, verraten sich blind. Und wechseln die Seite wie Fahnen im Wind. Posten Verläufe und Telefonate. Schließen sich ein, aber reden von Straße. Ihr seid Fotzen, wenn der Beat nicht mehr läuft. Ist alles nur gespielt, ich bin ziemlich enttäuscht. Weil ich hab euch geglaubt, doch jetzt weiß ich es besser. 187 über alles und wir scheißen auf Rapper. Was all diese Spinner sagen, halten nicht ein, was sie immer sagen. Pumpen sich breit, doch wollen sich nicht schlagen. Alles Blender! Mann, was soll ich noch sagen? Schämst dich wie benehm, kannst ihre Hackfressen nicht mehr sehen. Ey, willst du Jungs, die sie nicht verbiegen? Dann komm zu 187, komm zu 187! 187, geboren für die Stadt.